Neues Testament. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, um einen Judengenossen zu machen, und wenn er es geworden, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm als ihr seid. Matthäus 23, 15. Euer Vater ist der Teufel, und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Er ist ein Verbrecher von Anfang an, in dem keine Wahrhaftigkeit ist. Wenn er lügt, so offenbart er nur sein eigenstes Wesen, denn er ist der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit rede, so glaubt ihr mir nicht. Evangelium Johannes 8, 44-45. Denn um der Sache willen strafe ich scharf, auf dass sie gesund bleiben am Geiste und nicht achten auf jüdische Lügen und Teufelsgebote, die die Wahrheit auf den Kopf stellen. Denn es sind viele freche und falsche Schwätzer und Verführer, sonderlich die aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen sollte, denn sie verkehren ganze Häuser und lehren nichts Nutziges um des verruchten Gewinnes willen. Sie sagen, sie seien von Gott, aber ihre Taten widerlegen es. Denn sie sind es, an denen Gott einen Abscheu hat, sie gehorchen nicht und sie sind zu allem ehrlichen Werk untüchtig. St. Paulus an Titum 1, 10 und 16. Neue jüdische Selbstbekenntnisse. Moritz Rappaport hat im Verlag Thal & Co. ein Schriftstück drucken lassen, das sich betitelt »Sozialismus, Religion und Judenfrage«. Rappaport bekennt sich zumindest teilweise als Schüler Otto Weiningers und hat von diesem den anerkennenswerten Mut übernommen, gewisse Schattenseiten des jüdischen Wesens und, daraus ableitend, eine Daseinsberechtigung des Antisemitismus zugegeben. Er sagt, in dieser Frage zu forschen ist ein unaufschiebbares sittliches Gebot, die hier bekannte liberale Verschleierungstaktik anzuwenden, vor diesem Problem die Augen zuzumachen, ist ein Verbrechen an der gesamten Menschheit. Dieser Absatz ist in der Vorlage teilweise unlesbar und wurde dem Sinn entsprechend vervollständigt. Rappaport gibt zu, dass der Jude der Repräsentant der materialistischen Weltauffassung ist. Den Antisemitismus betrachtet er als eine Gegenwehr gegen diesen Materialismus. Von seltenem Bekennermut zeugen auch folgende Äußerungen. Statt für Heine ein Denkmal zu fordern, hätten die Juden klüger getan, alles in ihren Kräften Stehende zur Vernichtung seines Andenkens ins Werk zu setzen. Es ist Adolf Bartels rückhaltlos zuzustimmen, der in seinem vortrefflichen Heine-Buch in die Worte ausbricht, kein Denkmal für Heine, sondern zu Boden mit Heine. Und weiter, ein beträchtliches Maß der Schuld am Kriege trifft die jüdische Rasse in mehrfacher Weise. Vier Ursachen haben den Weltkrieg hervorgebracht: Materialismus, Kapitalismus, Nationalismus, Militarismus. Wer kann die Mitwirkung der Juden an dem Aufbau der materialistischen Lebensauffassung und an der Überspannung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Abrede stellen? Als schätzenswerte Charaktere unter den Antisemiten erscheinen mir Theodor Fritsch, Roderich Stoltheim, Philipp Stauf und alle Mitarbeiter des Hammer Verlages. Wer das nicht glaubt, den möge die regelmäßige Lektüre des Hammers eines Besseren belehren. Ich wenigstens habe durch den Hammer die reichsten Anregungen empfangen. Nachum Goldmann, Weltkultur und Weltpolitik, Seite 59. Das Judentum hat im letzten Jahrhundert in hervorragender Weise mitgewirkt an der Auflösung der alten westeuropäischen Gesellschaftsordnung. Derselbe, von der weltgeschichtlichen Bedeutung und Aufgabe des Judentums, 1915, Seite 201. Sie gehören überall der Opposition an, sie befinden sich überall im Lager der Reformer, der Revolutionäre, derer, die das Alte zertrümmern wollen und neue Lebensformen fordern. Darum auch nur konnten sie so rasch und mit solch unerhörtem Erfolge jene große Bedeutung, jenen starken Einfluss erlangen, den sie heute besitzen. Isaac Markusson aus einer Bankettrede in London, Informationsbüro Rotterdam 1917, Times 3.3.1917. Der Krieg, ist ein riesenhaftes Geschäftsunternehmen, wobei nicht der Heroismus der Soldaten, sondern die Geschäftsorganisation das Schönste ist. Und Amerika ist stolz auf die günstige Geschäftslage, die es erlebt. Jakob Frohmer, Zukunft, 28.10.1911. Die Fähigkeit, eine große Idee hervorzubringen und sie systematisch auszubauen, haben die Juden als Gesamtheit betrachtet niemals besessen. Das zeigt sich deutlich, wenn man den Brennpunkt ihrer geistigen Tätigkeit, die Literatur, betrachtet. Da ist kein Buch zu finden, worin eine neue, voraussetzungslose Idee nach einer festen Disposition ausgearbeitet ist. Alles ist Kommentar. Unter den scharfsinnigen Talmudisten wird im Ghetto gewitzelt: Wenn ihn einst Gott fragen wird, was kannst du, wird er antworten: Sag mir etwas und ich werde dich widerlegen. Damit ist das Wesen des Talmudisten am treffendsten charakterisiert. Ihm ist es nicht gegeben, eine Fundamentalidee selbst zu erfinden und systematisch zu entwickeln. Er muss vielmehr stets eine fremde Grundlage, irgendeinen Text haben, woran er seine Denkoperationen ohne jedwede Methode entfaltet. Julius Barb, Vortrag im Zionistischen Verein Berlin-West, 28.02.1912. Mein Tatsachensinn lehrt mich, dass ich ein Jude bleibe, wenn ich mich auch 10-mal der Taufe unterziehe. Im Literaturbetrieb, als Übersetzer, Theaterdirektoren, Kritiker, Verleger, spielen die Juden eine Rolle, die unendlich viel größer ist, als ihrem prozentualen Anteil am deutschen Volksleben entspricht. Einen wirklichen Dichter hat es unter ihnen aber trotz 150-jähriger Mitarbeit an der Kultur noch nicht gegeben. Dr. N. Birnbaum in der Aussprache: Ich finde, dass die Beteiligung der deutschen Juden an der deutschen Literatur wirklich nicht auf der Höhe steht. Ich wüsste nicht, wo wir bei uns etwas finden sollten, das gleichwertig wäre mit der deutschen Dichtung der Gegenwart. Dr. Chaim Weizmann in einer zionistischen Versammlung am 18.03.1912: Jedes Land kann nur eine gewisse Anzahl von Juden vertragen, wenn es sich nicht den Magen verderben will. Deutschland hat bereits zu viel Juden. Dr. Elias Jakob, gleich Frohmer, Zukunft, 18.06.1904: Ihr antwortet, dieser Zustand sei von irgendeiner Person oder Strömung künstlich hervorgerufen worden und müsse daher mit dem Verschwinden dieser Person oder Strömung aufhören. Aber wie erklärt ihr, dass dieser Hass, offen oder versteckt, noch heute fast in allen Ländern, wo ihr in erheblicher Zahl vorhanden seid, vorherrschend ist? Und wie erklärt ihr die unbestreitbare Tatsache, dass zu allen Zeiten und überall, wo ihr mit anderen Völkern in Berührung gekommen seid, dieser Hass stets unter den verschiedensten Namen, Vorwänden und Formen gelebt hat? Max Steiner, Die Welt der Aufklärung, Berlin 1912: Jüdisch ist der Antinationalismus, jüdisch der Feminismus und Sozialdemokratie. Jene Menschenliebe der Duldsamen, weil selbst die nur Geduldeten. Vor einigen Tagen sagte der Redner, der in der Tonhalle, dass alle großen Männer den Antisemitismus verurteilten. Nein, lieber C., anstatt aus Unwissenheit in öffentlichen Versammlungen tatsächlich Unwahrheiten auszusprechen, sollte man sich doch eher fragen, warum Kleingeister wie Leibniz, Kant, Goethe, Schiller, Fichte, Schopenhauer, Richard Wagner, Treitschke Judenfeinde gewesen sind. Man sollte den Antisemitismus eines Goethe oder Schopenhauer zu verstehen suchen, nicht verdammen. Anselma Heine über den Dichter Ludwig Jakubowski, Literarisches Echo, Heft 3, 1912: Plötzlich entdeckte ich an ihm den typisch uralten Schmerzenszug seiner Rasse. Es war ihm eine rachsüchtige Wonne, über die Frauen Macht zu zeigen, und nie markierte er höhnischer den Plebejer, als wenn er sich rühmte, mit brutaler Kraft die feinen Frauen der blonden Edlinge unterjocht zu haben.